Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 81 und ich bin immer noch der Andi. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, sagen sie. Ist aber gelogen, das sagen sie nämlich jedes Jahr. Und dann fallen sie nämlich in dieses sentimental-melancholische Loch, berappeln sich irgendwann, krabbeln wieder raus und dann fangen sie wieder damit an. Ist wie mit Weihnachten oder Ostern, nur dass Ostern im Gegensatz zu Karneval und Weihnachten kein fragwürdiges Lied gut gespielt wird. Aber wer weiß, in 7 Wochen kann viel passieren. Und was reimt sich auf passieren? Richtig, lavalieren und schrittieren. Bei unserem karnevalssonntäglichen Schrittiergang wollte ich nicht nur seicht ins Mikrofon schwafeln, sondern zeitgleich mein neues Aufnahmegerät testen, dies einerseits mit dem mitgelieferten Original-Lavalier-Mikrofon und zum Vergleich mit dem euch langjährig bekannten Lavalier-Mikrofon. Ist das eigentlich schon Werbung, wenn ich einen Markennamen oder eine Bezeichnung nenne? Ich weiß es nicht. Just zu dieser Frage hat Jörn Schaar am 3. März in seinem feinen Podcast-Netzwerk unter jörnschaar.de einen Beitrag geschrieben und das Thema mal aufgedröselt. Für alle Interessierten verlinke ich den Beitrag im Blog. Fazit in meinem Fall, sofern ich den Beitrag richtig verstanden habe, darf ich Markenname und Bezeichnung nennen, wenn ich das Produkt nicht so anpreise, dass HörerInnen den Eindruck gewinnen, dass ich damit Absatz und Verkauf fördern will. Weil ich es mir zudem selbst gekauft habe und dafür nix vom Hersteller und oder Händler erlassen oder zusätzlich erhalten habe, habe ich in diesem Punkt insgesamt wohl nichts falsch gemacht. In diesem. Aber hört selbst. Das ist das Originalmikrofon und das ist bei dem Gerät dabei gewesen. Das nehmen wir jetzt mal als allererstes. Und irgendwann mittendrin werde ich auf das bekannte Rode SmartLav umswitchen. Was aber allerdings mit einem Adapter betrieben werden muss, weil dieses Mikrofon hier einen TRS-Stecker hat und das SmartLav ein TRRS fürs Handy quasi. Und das funktioniert dann eben nicht bei den Zoom-Rekordern, die ja in der Regel nur TRS haben möchten. So, ich streng mich hier ein bisschen an, weil ich mir, während ich hier rede, die Schuhe zubinde. Da bin ich vornüber gebeugt und hier so hingequält und das ist nicht so prickelnd. Tja, dick eben, ne? So ist das. Sagt, ja, scheint aufzunehmen. Insofern alles gut. Ich rede gerade etwas leise. Sonntag, der 27.02.2022. Ein herrlicher Tag. Wie ich das sehe, wolkenloser Himmel. Sonne scheint um die 3 Grad und ein wenig windig. Dieses Mikrofon hat jetzt keinen Windschutz drauf, nur so ein Schaumstoffpinünkel. Mal gucken, wie es sich anlässt, wie die Windgeräusche und meine Schnaufgeräusche sind. Weißt du was? Wenn wir demnächst, ja, Solar haben, ne? Dann ist es doch sinnvoll, mal ein Klimasplitgerät ins Haus zu hängen, weil Strom macht die Kiste ja sowieso. Den haben wir ja dann dafür. Und die gibt es ja auch mit Heizung. Was bedeutet, wenn im Winter mal die Heizung kaputt ginge oder es kein Öl gäbe, dann könnte man das Klimasplit-Gerät anmachen und dann per Strom heizen. Aber zumindest wäre es dann nicht so ultra kalt, weißt? Nach dem Motto, wenn wir eh auf dem Dach aufräumen, dann können wir auch den Durchgang für... Genau, können wir auch den Durchgang frei machen, dass wir ein Klimagerät aufs Garagendach packen. Bin sowieso am Überlegen, sollte unsere Heizung irgendwann nochmal einen Geist aufgeben. Ja. Aber ist natürlich die Frage, ob das 20 Jahre muss. Ne? Ich meine, das ist Öl, aber wenn Öl... Warte mal, wo wollen wir denn jetzt hergehen? Da. Da hoch? Okay. Du gehst aber jetzt auch neben der Insel her, ne? Also ich bin jetzt nicht alleine. Ja, ja. Da musst du aber auch quak, quak, quak, quak, quak, quak sagen. Gut, so bist du brav. Nein, dann könnte man, also dieses Grau, das scheint ja auch mittlerweile so die Farbe des Jahres zu werden, ne? Ich finde das nicht schlecht. So in Grau, schwarz gehalten. Ja, wo war ich? Ach so, weil wenn Öl so teuer wird, dann muss man einfach überlegen, ob man da auf eine andere Technologie geht. Und ich würde dann Richtung Wärmepumpe tendieren oder so. Weil Gas ist ja nun auch nicht der Bringer. Ne? Bitte? Es ist eine Frage des Preises. Guck mal, hier liegt ein Amazon-Karton herum. Ist auch offen. Nee, Gas und Öl wird ja beides ein Problem, denke ich. Deswegen Wärmepumpe. Wenn das mit eigenem Strom und Speicher klappt, da ist das doch die optimale Lösung. Hier? Bist du hier gejoggt oder gegangen? Ach, du hast Brötchen geholt oder was? Aha. Hier stand Wasser. Und das ist da schon wieder weggetaut. Wahnsinn. Ja, gut, das ist hier auch... Das sind ja noch nicht mal Rasengittersteine. Das ist ja ein ganz komisches Verbundsteinpflaster im Rasengitter-Style. Ja, da steht noch ein Auto. Also, genau, hier für die Leute. Wir haben hier Hühnerpirchs. Die sind aber alle zu. Wahrscheinlich wegen Hühnergrippe. Keine Ahnung, Geflügelpest. Dann liegt hier ein Berner Senne, ja, liegt hier ein Berner Senne auf der Wiese und guckt sich die Landschaft an. Weit und breit keine Person zu sehen, nur halt dieser Berner Senne liegt hier in der Sonne und schaut sich die Landschaft an. Und dann steht hier noch ein Auto mitten auf der Wiese, komplett dreckig. Vielleicht bewacht aber auch das Auto. Oder ist weggelaufen und versucht ganz einfach, sich mal ein wenig zu sonnen. Wie auch immer. Aber tatsächlich ist hier nirgendwo jemand zu sehen, der irgendwie zu ihm gehören könnte. Der liegt hier in der Wiese und sonnt sich. Wie geil ist das denn? Und wie ich das sehe, vor uns geht einer mit einem kleinen Hündchen. Das hat offenbar den Berner Sennen auch nicht gestört. Weil der muss ja dran vorbeigegangen sein. Na gut, die Entfernung vom Bürgersteig sind noch so gute 30 Meter. Insofern alles gut. Der Hund genießt die Sonne. Hier sind überall die Schneeglöckchen draußen, ne? Oder sind das diese... Nein, das sind Schneeglöckchen, ja? Also... Diese Schneeglöckchen sind die meistverbreitetste Art der Schneeglöckchen. Also Schneeglöckchen ist Unterart der Schneeglöckchen. Schneeglöckchen ist Überart. Und dann gibt es Unterarten, wie diese genau heißt, weiß ich nicht. Ah, gut, dann weißt du ja auch nicht viel mehr als ich. Doch, ich weiß noch, dass es die Märzenbecher gibt. Ah, auf den Namen kam ich nicht, aber den hast du neulich schon mal verwendet. Aber das sind keine. Aha. Das sind also jetzt Schneeglöckchen, aber keine Märzenbecher. Wobei Märzenbecher Schneeglöckchen sind. Aber nicht die. Hm. Ein dicker Dodge Ram. Ja, den kannst du auch mit einem halben Rad auf dem Bürgersteig parken. Das ist dem hier aus Bremen, guck. Mit einem Ersatztank oben auf dem Dach. Ja, ein Kanister. 20 Liter Kanister. Okay, das ist für einen Dodge Ram Kanister. Also erstmal komisch, dass die Karre nicht auf Gas umgerüstet ist, wie sie es hier alle machen. Und nochmal komisch, dass der in NATO grün ist mit diesem amerikanischen fünfzackigen Stern auf der Seite. Wie das früher auf den Sherman-Panzern war und überall. Naja. Was ist das? R32. Aha, ist das ein Polo oder was? Rallye-Polo. Das Geräusch, was ihr hört, ist von einem VW-Bus. Als der Wagen gestartet wurde, also der scheint ja auch nur auf drei Zylindern zu fahren. Als der Wagen gestartet wurde, war hier plötzlich eine Nebelbank. Er fährt offensichtlich mit Diesel oder offenhörlich und nagelt wie ein alter Fendt-Trecker. Hier ist was los. Hier im Ort, das ist der absolute Hammer. Bitte? Ja, aber ist halt Ort. Weil wir sind noch vorm Ortsschild. Das ist auch hier alles wie gewollt und nicht gekonnt. L-Steine gesetzt. Irgendwo inmitten der Reihe L-Steine ist ein Baum. Und neben dem Baum sind auch jeweils links und rechts ein L-Stein, aber nur der obere Teil, weil unten waren wahrscheinlich Wurzeln, da konnte man die nicht so tief setzen wie die anderen. Also hat man einfach nur den hochstehenden Teil abgeflext und dahingestellt und dementsprechend schräg sieht es jetzt aus. Wie gewollt und nicht gekonnt. Ach, guck, da ist schon ein Brett rausgebrochen aus der Kinderspielanlage. Ja. Ja, da gehen wir jetzt mal her. Mal gucken, ob sie die Hunde freilassen. Moin. Heute mal mit eigenem Handy Fotos machen. Wow. Ja, ich breche ein wenig durch die dünnen Äste. Die Holde macht einen Umweg von mehreren Kilometern, weil sie die Schrittlänge nicht hat. Tja, da kommt sie. Aus der Sonne, was schade ist. Ich dachte ja heute, wir sind wieder am Brungerst. Es hat die Nacht über gefroren, es könnte hier Eis sein, aber offenbar sind die Pfützen weg und ich kann nicht knistern. Es ist ja so gemein. Ja, es wäre schön. Guck mal, das sieht da aus wie ein Vogel, ne? Der da sitzt, diese Wurzel. Schön. Der ist auch neu. Ja, noch ein umgefallener Baum. Da wird wohl noch einiges kommen. Der da oben, der liegt ordentlich schräg in den anderen. Das ist auch nur eine Frage der Zeit, wann der durchbricht. Hier könnte man ja drunter hergehen. Ein wenig bücken. Oh, Eis, Eis, Eis, Eis, Eis. Guck mal, eine Pfütze. Und klar fährt da wieder ein Auto, ne? Wie beim letzten Mal. Kaum ist irgendwo eine Pfütze, fährt da ein Auto. Achtung. Ah, nächste Auto. War klar. Da ist noch mehr Pfütze. Ja, muss ich ausprobieren. Hör mal auf, da so raschel, raschel, Frau. Wenn du da so rumraschelst. Ja, ist schon sehr weich. Hier vielleicht noch. Na, sehr weich. Schade, da steht schon die Sonne drauf. Es ist 10 Uhr gleich. Da ist das leider so. Quasi überall, wo die Sonnenstrahlen auftreffen, ist schon weich getaut. Kein Raureif mehr vorhanden, aber da, wo die Sonne nicht hinreicht, da ist noch alles dick befroren. Oder bereift, wie man es halt nennt. Ich bin mal gespannt, ob die da mit ihren Hunden hinter uns herkommen oder aufgegeben haben wegen der ganzen Bäume. Oder ob sie auch weiträumig drum rumlaufen, so wie du. Eben. Naja, die beiden Damen haben ja so ein bisschen auf Dog-Schooling gemacht, ne? Also haben sich zumindest drüber unterhalten, wie man da irgendwie was rumerzieht. Vielleicht erzieht man die auch für Dornen. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Bitte? Ja. Andererseits, vielleicht hoffen sie ja da auf die Evolution. Das ist ja so wie mit Menschen. Das ist aber auch ein ziemlicher Fahrer. Oder vorne, da bin ich mal gespannt. So wie mit Menschen, wenn diese Naturvölker ewig nur barfuß durch die Wälder gehen, haben die eine ganz andere Hornhaut als... Guck mal, der hat sogar das abgelegte Holz mitgenommen. Das sieht ja spannend aus hier. Das werden wir aber echt umgehen müssen, glaube ich. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr durch. Morgen. Na dann. Scheint das ja hier sehr interessant zu werden. Naja. Gut. Ja, wir müssen jetzt nicht da runter gehen. Wir können hier erst noch mal bis da oben zur Kuppe. Und dann können wir einen Blick werfen. Und dann sehen wir ja, wie es ist. Muss nur aufpassen, dass man hier nicht auf den Ästen so abrutscht. War ein Specht. Hörst du? Ich sehe ihn aber nicht. Ja, vielleicht ist er auch oben. Und das halt hier komplett übers Tal. Aber es ist schon laut. Also ich würde eher sagen, hier in einem von denen. Och, das sieht aber jetzt nicht so schlimm aus, oder? Tja, auf jeden Fall ist es kein schönes Spazierengehen hier. Nee, der muss hier irgendwo drin sein. Oder unten am Wasser, weil wenn es da oben wäre, dann dürfte sie die Peilung nicht ändern. Und der ist hier in einem von den beiden. Naja. Er hat wohl wegen dieser Äste hier aufgegeben. Hier kommt man halt schlecht runter, ne? Das ist doof. Ja, der Hang hier, der ist halt sehr unangenehm. Starke Steigung, überall abgetrennte Äste. Aufgeräumt ist hier leider nicht. Ja, Frau ist schon auf dem Weg. Naja, werde ich immer folgen. Tja, hört sich so an, als würde der Hund frei laufen. Und nicht sonderlich hören, also die sind noch hinter uns. Und der Weg hier ist frei. Naja. Gehört? Offensichtlich laufen die Hunde frei und einer hört nicht. Ah, da liegt wieder was. Hä? Naja. Ist ja nicht so dramatisch, sagt sie. Abenteuerlich. Ja. Also das hier war aber letztes Mal schon, ne? So, kommen wir zur Schranke. Da hat doch einer die Schranke wieder aufgemacht. Das geht ja überhaupt nicht. Die machen wir mal wieder zu hier, ne? Hier kommt nämlich eh keiner durch. So. Und dann suchen wir uns noch ein Stöckchen. Und sicher das durch das Loch, wo eigentlich der Splint durchkommt, mit dem man die Schranke unten halten kann. Mal gucken, was passiert. Hier hat einer einen fauligen Siloballen am Wegesrand abgeladen. War auch schon mal schöner hier. Nun ja. So, jetzt geht's richtig den Berg rauf. Schnauftest für das Mikrofon. Ja. Viel besser atmen ist auch nicht. Die hatten jetzt beim MINT-korrekten Experiment, vielleicht kennst du das auch für den Kindergarten, und das geht so. Du nimmst zwei Gläser, ungefähr gleich groß, tust da Wasser rein und in eins rührst du noch so einen Esslöffel Kochsalz und das andere lässt du wie es ist. Und dann nimmst du zwei gleich große Eiswürfel, vielleicht was dicker als sonst, und tust eins in jedes Glas. Nee, beide schwimmen oben, aber welcher schmilzt schneller? Könnte man meinen, ist aber falsch. Nein, es schmilzt der mit dem Süßwasser. Warum? Wegen dem Salz. Nein, durch das Salz änderst du die Dichte des Wassers, und wenn du kein Salz drin hast, dann hast du diesen typischen Ausgleich. Also Wasser hat ja seine höchste Dichte bei 4 Grad plus. Wenn du jetzt den Eiswürfel reintust, dann kühlt ja das Wasser am Eiswürfel ab, unter 4 Grad. Und weil es kalt ist, sinkt es nach unten und dann kommt neues warmes Wasser von unten nach oben. Und dieses neue warme Wasser schmilzt wieder am Eiswürfel. Und so hast du so einen, ja, wie so eine Konvektion. Ne? Und beim Salzwasser, weil die Dichte ganz anders ist, passiert das nicht. Das heißt, da bleibt das kalte Wasser um den Eiswürfel rum. Und das ist so. Spannend, ne? Kannst du ruhig im Kindergarten mal machen. Weil ist ja recht ungefährlich. Fand ich gut. Boah, bin ich außer Atem. Hechel, hechel. Wir sind jetzt an einem Knick. Ich wechsle jetzt das Mikrofon, damit wir da mal einen Vergleich haben. Ja, wir spielen heute Andi stellt sich blöd an. Warum ist das so? Ihr werdet zonal keinen Unterschied feststellen. Wie kommt das? Ganz einfach. Ich habe zwar das SmartLav dabei, aber den Adapter nicht. Denn ich habe das einfach aus der Tasche genommen. Aber der Adapter ist in einer anderen Dose, in einer anderen Schublade. Weil in der Tasche, wo ich es mit hatte, hätte ich es eh nur fürs Handy brauchen können. Dumm. Na gut. Also heute nur Aufnahme mit Originalmikro. Tja, wie ihr gehört habt, habt ihr keinen Unterschied feststellen können, weil es keinen gab. Mikrofonstecker, Adapter, Vergesser. Kommt gleich nach Turnbeutel. Die ältere Gehörschaft erinnert sich, zumindest, diesmal richtig und nicht zumindestens gesagt, zumindest habe ich eine Ausrede, denn bei mir ist es schließlich nicht unmöglich, dass SARS-CoV-2 am Gehirn geknabbert hat. Aber trotzdem geht mir das zumindestens gehörig auf den Senkel. Wann hat sich diese Verknüpfung gebildet? Ist das so ein Gehirn-T9-Ding? Ich sage zu Min und das Brain vervollständigt Min zu Mindestens. Ungeachtet des Vorsilbenzus sage ich zu Mindestens und alle anderen innerlich darauf hin, was ein Depp. Schon schließt sich der Kreis. Du hast den Mikrofonsteckeradapter vergessen, mein Depp. Oder wie sang es mal jemand, dessen Name auch schon in Weggefressenheit geraten ist? Du depperter, depperter, depperter, depperter Depp du depperter, depperter Depp du, schau dir doch an. Naja, es ist nicht mehr zu ändern und tendenziell ist damit zu rechnen, dass es schlimmer wird, womit wir zurück in den Brungast faden. Oh, hier riecht das nach so Bio-Schneidöl oder sowas. Schnupper mal, riechst du das auch? Da kam eben so ein Schwall, das war so ein bisschen so wie Ballistol. Dieser typische Ballistolgeruch oder hier so Bio-Kettenöl oder irgendwie sowas. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, größer umgangen, ne? Ja, aber hier kommen wir jetzt ja so, oder? Kommen wir hier durch? Warte mal, ich guck mal eben. Ja, doch, könnte gehen. Au. Ja, au. Ah. Bisschen aufpassen hier. Scheiße. Boah, abenteuerlich. So abenteuerlich hier. Wahnsinn. Mann, Mann. Damals, als ich noch jung und schlank war, anfangs der Geocaching-Zeit, ach, hätte mir das ja gar nichts ausgemacht. Da wäre ich wieselgleich unterneben über diese Äste. Aber jetzt ist das so ein bisschen wie ein Blauwal auf dem Strand. Tja, Leute, fett sein ist nicht schön. Geästkletterung. Ist das ein Scheiß. Wie weit die Stimmen jetzt hier hallen, ne? So über die Wege, über die Freiräume. Die ganze waldliche Dämpfung ist jetzt weg. Durch die ganzen Kahlschläge und dann hörst du hier schon auf, weiß ich nicht, einen halben Kilometer die Leute. Oder die Glocken, die hier jetzt auch schon. Ja, da hast du eben den einen gesehen, der sich hier das Kleinkind vor den Bauch gebunden hat. Ja, wenn der damit hier über Äste oder durch Äste durch muss, der wird sich auch bedanken. Ja. Ja, ich meine, gut, was der sich jetzt als Kind vor den Bauch gebunden hat, ist bei mir Bauch. Ne? So gesehen, wenn das Mikrofon was größer wäre, so Kopfgröße von dem Kind, dann würde das eigentlich passen. Genau, müssten nur noch irgendwie die Beine so bis Mitte Oberschenkel runterhängen. Wenn es dem Kind zu unangenehm wird und das ein bisschen strampelt, dann brauchst du dann auch nicht mehr drüber nachdenken, ob du noch ein zweites möchtest oder so, weil das hat sich dann erledigt. Oh, guck mal, Eis. Und es ist noch schattig. Das könnte klappen. Ich gehe da mal her. Ja, ja, ist aber doch ein bisschen matschig. Hier ist jetzt nur noch Matsch für beim letzten Mal. Schade, schade, schade. Kann man sich schlecht entscheiden, wo man hergeht, ne? Weil durch die Pfütze mit Sicherheit nicht. Hier ist auch schon ziemlich tief. Am besten hier, wo der Trecker durchgefahren ist. Weil so wenig Tiefe der eingesackt ist, sollte das hier klappen. Bah. Ah, nächster Pulk, Leute. Ja, Menschenmengen. Ja, das Wetter ist ja auch schön, ne? Moin. Moin. kommt noch ein E-Bike. Hatten wir auch lange nicht mehr. Aber der fährt geradeaus. Glück für uns und Glück für ihn. Weil das Ding über die Äste tragen, das wäre nicht so schön. Kennt er wohl schon. Ja. Neulich war das hier noch schön aufgestapelt. Jetzt hat wohl irgendeiner, haben Jenga gespielt oder so, weißt du? Ich zieh mal unten eins raus, mal gucken, wie der Turm hält. Ja, die Vögelchen waren gerade keine 5 Meter weg. Direkt hier im Gebüsch neben dem Weg. Ich weiß ja nicht, wie dieses Mikrofon und dieses Gerät das aufnimmt. Da oben windet es ein wenig. Da ist eine Reihe Bäume, die sind alleinstehend. Und da ist jetzt gerade wieder was abgebrochen. Aber das ist echt tolles Wetter. Zu und zu schön. Richtiger Weitblick. Das ist toll. Einfach nur toll. Also heute nicht rauszugehen, wäre schon blöd. Ich habe da mal ein kleines Video gemacht. Von diesem herrlichen Weitblick. Und auch ein Foto. Das Video stelle ich wohl nachher bei Twitter ein. Und das Foto im Blog. Wen's interessiert, da wisst ihr, wo ihr es findet. Ich meine, die meisten Bilder oder Aussichten kennt ihr ja sowieso, denn es sind ja hier immer dieselben Strecken, die wir gehen. Nur die Beleuchtung ist halt ein bisschen anders. So, ich gehe jetzt mal zu einem der kleinen Steinbrüche hier. Dann machen wir auch mal ein kleines Video und noch ein Foto. Da kommt man dann über so einen kleinen Stich vom Weg her hin. Im Moment geht das ganz gut, weil der Boden ist zusammengetreten. Wir haben hier keinen besonderen Bewuchs im Moment. Wenn wir den hätten, würde ich hier nicht hergehen. Denn dieser Steinbruch hier, beziehungsweise der ganze Berg, ist eigentlich ein Zeckenbrutgebiet, weil wir sehr viele Halden haben, die durch Laub der Jahrzehnte wunderbar isoliert sind, was dazu führt, dass Zecken auch im Winter einen fantastischen Unterschlupf finden. Wir haben ja auch sehr viel Kleintiere, das heißt Erstwirte für Zecken. Und schon vor Jahren war es so, dass wenn man hier im Februar ausgerutscht ist, mit der Hand ins Laub kam auf dem Boden und die Hand rauszog, dass man dann mehrere Zecken drauf sitzen hatte. Insofern kann ich eigentlich nur davon abraten, hier ins Unterholz oder in dichteren Bewuchs zu gehen. Apropos Zecken. Auch in diesem Zusammenhang irrte ich, denn aufgrund der Art, wie die Daten gesammelt und verrechnet werden, bin ich immer davon ausgegangen, dass NRW niemals FSME-Risikogebiet wird. Dass sich die Zecken nicht daran halten und dass man in einem nicht als FSME-Risikogebiet ausgewiesenen Bereich auf Zecken treffen kann, die den FSME-Erreger in sich tragen, sollte jedem klar sein. Deshalb lasse ich mich schon seit Jahrzehnten gegen FSME impfen. Das RKI twitterte nun, dass im epidemiologischen Bulletin 9/2022 neue Risikogebiete veröffentlicht wurden. Unter anderem das erste in NRW und zwar im Kreis Solingen. Und der ist von hier gar nicht so weit weg. In diesem Zusammenhang bittet das RKI um Mithilfe beim Projekt #CEPAK. ZEPAK. Ihr könnt das tun, indem ihr Zecken sammelt und diese einsendet. Die eingesendeten Zecken werden auf Pathogene untersucht und in einer Datenbank gespeichert. So gestaltet ihr den Zeckenatlas mit. Ob ihr das mit Klarnamen oder einem Nick, gegebenenfalls eurem Geocaching-Namen macht, bleibt euch überlassen. Im Atlas kann man dann nicht nur nach Kreis oder verschiedenen anderen Dingen suchen, sondern auch nach dem Nick. Geilomat! Dann kann jeder sehen, dass Pupsi Kashi 42 schon 15 Zecken eingesendet hat, wenn er sie es das dann auch tatsächlich getan hätte, denn noch ist die Liste ziemlich überschaubar. Aber hey, das punkteaffino Geocachix würde sich wohl auch hier nicht nehmen lassen, den Score anzuführen, frei nach dem Motto »It's not about the numbers«. Okay, mal ganz im Ernst und ohne Geocaching-Häme. Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Gerade für die Dosensuchgemeinde, die Jahr für Jahr einige der Plagegeister an- und mitschleppt. Einen kleinen Beigeschmack hat das Ganze leider. Ihr könnt den Atlas nur einsehen, wenn ihr der Übermittlung personenbezogener Daten in die USA zustimmt. So steht es zumindest auf der Seite, aber wer einen Geocaching-Com-Account hat, sollte damit kein Problem haben, oder? Bei der im SK Solingen eingesammelten Zecke handelt es sich übrigens um Trommelwirbel. Eine Auwaldzecke. Alle Informationen hierzu, insbesondere wie ihr eine gesammelte Zecke sicher einsenden könnt und solltet, findet ihr auf www.cpac-rki.de. Ich verlinke euch das ebenfalls im Blog. Und damit zurück in den Steinbruch. Hier ist die große Pfütze von neulich, aber da gehe ich besser heute nicht drauf. Da wäre das Einbrechen vorprogrammiert. Dann wären die Schuhe nicht nur unten drunter dreckig, sondern auch obendrauf. Was ist denn da vorne? Liegt ein Stein auf dem Weg oder ist das Holz? Schauen wir mal. Ein Stein. Trottel. Nee. Warum? Für wen? Also wer hier zu Fuß geht, sieht das. Wer hier mit dem Fahrrad fährt durch den Wald, der müsste das eigentlich auch checken. Und weil der Weg ist breit genug. Und wer hier mit dem Auto kommt, naja. Ja, dann hat man eben Licht an. Also dunkel ohne Licht durch den Wald. Ich meine, hätte jetzt hier irgendeiner... Und liebe Leute, das ist jetzt nicht irgendwie aus der Fantasie gegriffen, das hatten wir also schon. Hätte hier irgendeiner ein Drahtseil über den Weg gespannt, so in Fahrradfahrerhalshöhe oder irgendwelche Nägel in Wurzeln gekloppt, dann wäre das eine andere Nummer. Aber der Stein, der ist so groß. Wenn ich da alleine schon an diesen... auf dem Trimm-Dich-Pfad an diesen Messnagel denke, der da mitten im Weg steht. Ne, so Metallteil, ungefähr 1 cm Durchmesser. Frau versucht es auch mit dem Eis. 1 cm Durchmesser und der steht dann 2 cm raus aus dem Schotter. Das könnte für so einen Fahrradreifen schon mal problematisch werden. Aber der Stein hier, der ist so Kantenlänge 30x20x20 cm mitten auf dem Weg. Der sollte auch im Trottel auffallen. Und ich hoffe und glaube inständig, dass durch diesen Wald hier im Moment kein sehbehinderter Mensch spazieren geht. Also nicht meine Baustelle. Ja, die Glocken, die man jetzt hören könnte, wenn das Mikrofon sie aufnimmt, klingen nach Kapellensüng. Den Ausblick hatte ich letztes Mal schon gepostet. Muss ich also nicht nochmal machen. Hat sich nicht viel verändert. Der Wald ist immer noch eine Brachfläche. Und auf der anderen Seite des Sülztals steht die Kirche. Wie gehabt. Mich wundert ist, was ist das da für eine weiße Stange, Schatz? Da, wenn du hier rüber guckst, also wenn du direkt, ja, du hast ja hinten dieses Windrad und davor ist nochmal eine weiße Stange und die hat seitlich so eine, so eine Verdickung. Eine Birke mit Briefkasten. Muss aber groß sein oder ein Funkmast. Ich könnte ja das nächste Mal ein Fernglas mitnehmen, wa? Dann schleppe ich ja hier noch mehr rum, ne? Und dann schubbelt das am Mikrofon. Dann sehe ich aus wie ein Jäger. Oder wie ein Vogelkundler. Willkommen am dicken Herrgott, wie das Wegkreuz hier oben auch genannt wird. Ja, die älteren Hörer erinnern sich, ich habe diesen Namen ja schon öfter verwendet und es windet wieder. Herrlich. Da bin ich mal, oh, ein Bussard. Guck. Hier hat einer seinen Weihnachtsbaum entsorgt, der Schau. Ich weiß noch früher, in meiner Kindheit, da hatten wir ja mehrfach die Woche Schallereignisse hier im Ort. Zum einen, wenn die Phantomjäger immer zu zweit im Überschallflug in relativ niedriger Höhe übers Dorf gebrettert sind. Die zogen ja dann diese Überschallschleppe hinter sich her. Das rumste dann ziemlich. Und da klapperten auch immer die Fensterscheiben. Ja, und wenn diesmal nicht waren, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier hört bei dem Wind, wenn diesmal nicht waren, dann waren es die Sprengungen hier im Steinbruch. Weil das hat auch immer ganz ordentlich gerumst. Hier hängen zwar jetzt immer noch martialische Schilder von wegen, ja, Vorsicht und Sprengung und gefährlich und nicht hingehen. Und das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Macht man heute, glaube ich, etwas anders. Oder auch möglicherweise nur mit Sprengschnur, dezenter, keine Ahnung. Aber deswegen haben wir schon lange keine Fensterscheiben mehr gewackelt. Weiß ja nicht, vielleicht macht man das heutzutage auch mit Wasser. Wasser rein, ein bisschen flüssigen Stickstoff drauf oder irgendwas. Wasser friert, dehnt sich aus und zack, Riss und die Steine fallen raus. Also das geht ja auch. Ich habe doch keine Ahnung. Ich arbeite ja nicht im Steinbruch. Ja, hier ist der Blickpunkt. Punkt 8 des Steinhauer Pfades. Werfen Sie einen Blick in den Steinbruch. Oder hier. Ich kann hier mal ein Foto machen. Könnt ihr alle mal gucken. Bitte? Die Sonne macht direkt gute Laune. Das ist wahr. Kann ich gleich zu Hause noch ein Käffchen trinken und noch ein Nutella-Brötchen essen. Aus Nutriamet. Ich bin ja mal gespannt, ob die diese Woche die Zeit finden beim Kreis, sich vielleicht mal zu melden und meine E-Mail zu beantworten, zwecks der Solaranlage. Ich habe ja schon mit einigen Leuten, die auch eine Anlage haben, aber die ist natürlich schon älter, gesprochen. Und die haben alle gesagt, pff, die haben einfach beauftragt, so scheißegal. Und ich denke, wenn sich da nicht gemeldet wird, dann mache ich das einfach auch. Aber siehst du, die Straße, die ist jetzt hier richtig schön, schön geteert. Nach diesem Wasserrohrbruch, den wir damals hatten, hat sich hier ordentlich was getan. Das sieht jetzt gut aus hier, wo sie das Rohr ausgebuddelt haben. Der Bürgersteig ist schön gepflastert. Ach. Ja. Rosenmontag 2022 in der Nähe von Köln, NRW. Wie ich erwähnte, ist ganz Köln eine Brauchtumszone, aber der Karnevalszug fällt aus. Stattdessen findet aufgrund der Ereignisse in der Ukraine eine Friedensdemo statt. So ließ ich mir Rosenmontag gefallen, wenn nur die Umstände und Ereignisse nicht wären. Im Zweifelsfall lieber Narren und fragwürdige Mucke und dafür Weltfrieden. Nur bedauerlicherweise sterben die gemeingefährlichen Irren dieser Welt nicht aus und man kann nur wünschen und hoffen, dass sie zukünftig keine willfährigen Anhänger mehr finden. Ein frommer Wunsch, aber Jahrhunderte menschlicher Geschichte haben immer wieder gezeigt, dass laute Schreihälse, die Menschen sagen, was sie hören wollen, ausreichend Anhänger finden, die sich instrumentalisieren lassen. Vermutlich wird sich das nie ändern, darum wäre es meines Erachtens fahrlässig und dumm, nicht gewappnet zu sein. Aber was weiß ich schon, oder besser, ich weiß, dass ich nichts weiß, was wiederum auch nicht ganz richtig ist, denn aufgrund einer E-Mail eines Sachbearbeiters des Kreises weiß ich nun, dass ich die PV-Anlage wie geplant auf meinem Dach errichten lassen darf. Der erste größere Beitrag unsererseits zur Energiewende übrigens. Sobald dann irgendwann das erste unserer Autos ersetzt werden muss, kommt als Schritt 2 ein Elektroauto. Und dann wird's interessant. Aber erstmal machen wir uns auf den spannenden Weg, das Dach mit Solarmodulen zupflastern zu lassen. Naja, ich werde davon berichten. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 81 vom 3.3.2022. Kommentare und Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @radio_kd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.